zur Polgef-Runde. Gerade Fragen, wer nimmt noch auf? Der Heinerle sehe ich gerade, nimmt auf. Bastian, du nimmst ja sowieso auf, wenn ich das richtig mitbekomme. Ja, dann bitte ich die Teilnehmer, sich unter Anwesende einzutragen. Dann machen wir, würde ich sagen, das Protokoll, wenn es geht, wieder gemeinsam. Für Neue kann noch mal einer bitte das Pack in Mumble-Chat posten. Dankeschön. Organisatorisches, denke ich, liegt nicht an, oder hat einer was? Dann kommen wir zu Top 1 laufende Projekte. Bundesweite Themenwochen, Michael. Stefan Müller, der immer die Druckvorlagen vorbereitet hatte für die Logfiles der Themenwoche, hat jetzt seine Mitarbeit in der Piratenpartei beendet. Das heißt, wir brauchen einen Layouter. Der Rotex ist fertig für den Logfile Themenwoche Videoüberwachung. Müssen mal schauen, wer das jetzt übernehmen kann. Der Zeitplan lässt sich jetzt aber auch nicht mehr halten. Mit 13. bis 19. hatten wir, glaube ich, gesagt. Da müssen wir einfach mal schauen. Ich werde auch gleich mal rüber zur AG Piratenzeitung gehen und mit denen mich kurz unterhalten, wie wir das weitermachen können. Also im Prinzip fehlt jetzt im Moment jemand, der das Layout dann macht und die Druckvorlagen. Nicht schön. Ich bitte das auch alle an die Landesverbände weiterzugeben. Und wenn das einer macht, wenn das dann einer macht, sich bei Michael zu melden. Okay, kommen wir zum Wahlkampf. NRW, der Masch. Sehe den Masch, aber er scheint nicht zu sein. Gut, in NRW hatten Sie AV, aber das hat der Masch oben bei NRW eingetragen, können wir darüber reden. Dann können wir Tut Dinge schreiben und Wahlkampf Schleswig-Holstein. Ist einer aus Schleswig-Holstein hier? Auch nicht. Dann gilt Identisches. Wahlkampf Saarland. Den Thorsten habe ich gesehen. Thorsten, ich hatte jetzt vorgegriffen, wollte ich nicht. Ich hatte dich eben nicht gesehen und die Termine mal eingetragen. Da wusstest du jetzt sowieso mehr als ich, weil ich so ungefähr die Daten zwar hatte, aber mit den Ständen zu tun habe. Okay. Sagst du sonst noch ein bisschen was? Ja gut, es ging jetzt los gestern mit den Wahl-O-Mat-Live-Veranstaltungen. Ich schaue mal noch, ging auch schon auf Twitter ein Link zu einem Zeitungsartikel hier, das ist Saarbrücker Zeitung, wo eigentlich nur zwei Parteien ein bisschen zur Sprache kamen. Das eine war die AfD, und zwar im negativen Sinne. Und das andere waren wir, und zwar im positiven Sinne, was dann ja insgesamt schon mal positiv ist. Das sind jetzt halt eine Menge Termine jetzt in der Zeit jetzt bis zur Wahl. Was jetzt heute nicht so schön war, unser Antrag auf eine einstweilige Verfügung, dass wir an der Elefantenrunde des Saarländischen Rundfunks teilnehmen. Der wurde leider abgelehnt. Ja, das ist im Moment so das Wichtigste, was mir gerade einfällt. Mit welcher Begründung abgelehnt? Ich habe es noch nicht komplett gelesen. Das sind zig Seiten Juristendeutsch. Also ich habe nur gesehen, dass jemand in unsere Vorstandsmailingliste das eingescannte Schreiben an den Anwalt reingestellt hatte. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, was genauer durchzulesen. Okay, danke. Ja, gibt's weitere Fragen an Thorsten? Gut, dann bitte ich nochmal darum, die obigen Termine, die eingetragen sind, wenigstens in den angrenzenden Ländern rund um Saarland ein bisschen zu verbreiten. Und vielleicht tun sich ja doch ein paar Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz irgendwie zusammen und helfen vor Ort. Gut. Dann der nächste Punkt wäre Junge Piraten. Da haben wir ja, glaube ich, das letzte Mal gesagt, die treffen sich nur alle 4 Wochen. Und ist einer von den Jungen Piraten hier, möchte was sagen? Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Bundestagswahlkampf. Da kann ich sagen, es läuft. Zurzeit werden die Kandidatendaten abgefragt, aufgearbeitet, um dann auch entsprechend der Anfragen von verschiedenen Stellen, die wir haben, verteilt zu werden. Da habe ich eine etwas unprofessionelle Excel-Datei oder OpenOffice-Datei aufgebaut, die aber den großen Vorteil hat, dass sie sich einfach sehr schnell zusammenkopieren lässt, macht uns wenig Arbeit. Also wenn wir das über schöne Formulare haben und dann immer wieder einlesen müssen. Und die hat noch einen großen Vorteil, sie kann editiert werden in alle Richtungen. Ich sehe unseren Pressesprecher auch hier unter den Gästen. Und er hatte auch den Wunsch, dass das für ihn die einfachste Möglichkeit wäre, wenn er nach irgendwelchen Daten sucht. Nochmal bitte auch die Länder, die noch keinen AV haben, bitte sofort auf die Wahlkampforder zukommen, wenn sie AV haben. Ich möchte noch was sagen. Am Donnerstag wird es noch einen Antrag in der UFO-Sitzung geben. Da geht es auch drin, um die Pressearbeit effizienter und effektiver zu gestalten. Da sollten vielleicht mal die Leute, die aus der Wahlkampforga sind, hingehen und sich das anhören, dass wir da im Notfall auch bundesweit noch Unterstützung liefern könnten oder können. Ich denke, das werden wir nach dem Donnerstag, werde ich das dann auch sofort über die Listen schicken, wenn da irgendwas ansteht. Dann sehe ich gerade AV Saarland. Thorsten, möchtest du das noch kurz sagen oder soll ich vorlesen? Ja, ich kann es gerade sagen. Ja, wie gesagt, wir hatten am Sonntag unsere Aufstellungsversammlung, Landesliste 5 Personen, wie entsprechend aufgeführt. Und von den 5 teilen sich dann 4 die Direktkandidaturen auf. In einem Wahlkreis gab es dann halt tatsächlich eine Kampfabnehmung bei der Direktkandidatur, weil wir da halt von den 5 dann 2 dabei hatten, die aus dem Wahlkreis waren. Ich muss allerdings noch Listen jetzt eintragen, sind ein paar organisatorische Sachen, weil wenn man dann so nach einem ganzen Tag Aufstellungsversammlung nach Hause kommt und man schaut nochmal über die E-Mails drüber und merkt dann, Mist, bis morgen Mittag um 12 Uhr müssen noch 2 Wahlprüfsteine von jeweils ein paar Seiten fertiggestellt sein, dann kriegt man irgendwie so leicht die Krise. Ja, dann erstmal. Wobei ich ja mal angeboten hatte, dabei mitzumachen. Da müsste man sie mir dann allerdings auch geschickt haben. Ja, es sind jetzt teilweise noch Sachen dabei, die auch bei uns sehr kurzfristig reinkommen. Die war zum Teil, also es war jetzt eine Sache dabei gewesen, das Wichtigste war von der Saarbrücker Zeitung, die sich innerhalb von 4 Tagen überlegt hatten, dass sie ihre Wahlprüfsteine jetzt zum Abdruck in der Zeitung ganz anders machen wollten, wie vorher geplant. Und ja, dann ist das ein bisschen, artet das ein bisschen in Hektik aus. Weitere Fragen dazu noch an Thorsten? Gut, das Gleiche könnten wir von NRW sagen. Ich war in Bielefeld 1,5 Tage vor Ort oder 1,75 Tage. Die haben 23 Kandidaten zur Bundeswahl aufgestellt. Paki war Spitzenkandidat. Folgenden Plätze bis 8 haben wir auch alle schon mit Daten auf und die danach kommen, müssen noch eingetragen werden. Der Masch, den sehe ich zwar nur, hatte ich eben im Pad gesehen, aber ist nicht mehr da. Dann hat noch einer was zum Bundestagswahlkampf? Wo ist diese Open Office Tabelle oder was zu finden, von der du eben gesprochen hast? Die hast du in deinem E-Mail, Saarländer E-Mail-Postfach. An welchem nie, weil sie ist mir zumindest mal nicht aufgefallen. Thorsten, sage ich dir gleich, da müsste okay, ich danke. In eine ganz andere Dings wechseln. Direkt, sage ich dir direkt nach der Sitzung, ja? Okay, danke. Okay, dann noch zu den Wahlkämpfen irgendwas. Jetzt nehmen wir den Top 2 Polgef-Berichte. Ist irgendeiner vom Bund hier, Christos oder Alexander? Ich sehe keinen. Wechseln wir weiter Baden-Württemberg. Da ist der Michi da. Hallo. Ja, wir haben ja diese IBAROC-Veranstaltung am 21. und 23. April. Dort dürfen wir leider keinen Stand auf der Veranstaltung machen, weil das eine Hochschule ist und die verbieten politische Parteien. Eventuell kann man dann zu einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Das ist aber noch nicht klar und auch nicht, wer hingeht. Also ich könnte es machen, da ist halt das Kandidatentreffen parallel, dann könnte ich da halt nicht hingehen und müsste mich da halt noch ein bisschen briefen lassen, auch was das Thema E-Sport angeht und welche Forderungen man dann aufstellen kann. Vielleicht hat da jemand, kennt sich da vielleicht jemand gut aus und kann uns da ein paar Tipps geben. Ansonsten machen wir da auch eine Mahnwache, aber dann eben angemeldet außerhalb der Veranstaltung. Dann haben wir den LP-Landesparteitag am 11.3. in Ulm. Deswegen können wir an dem Tag auch nicht im Saarland helfen. Dafür wollen wir dann am 18.3. von Stuttgart aus zumindest mal ins Saarland fahren und da ein bisschen unterstützen. Dann haben wir das Feinstaubproblem in Stuttgart und wir haben uns überlegt, Messgeräte in Aktion zu machen, Messgeräte zu bauen, möglichst viele Haushalte dann überall in Stuttgart messen zu können. Da gibt es auch ein Verein, der macht da auch schon was. Vielleicht kann man das auch ein bisschen kombinieren. Gibt es Fragen? Naja, nicht unbedingt eine Frage. Und ich habe mich hier ehrlich gesagt bei meiner Uni Hannover auch noch nicht richtig schlau gemacht. Aber es hieß mal, wenn man eine Hochschulgruppe hat, dann können die einen nicht mehr so leicht davon verweisen, auch parteipolitisch dann halt mit dieser Hochschulgruppe aktiv zu werden. Also vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit. Haben wir nicht. Ja, müsst ihr mal gucken, ob da irgendwas geht. Also haben wir jetzt nicht mal in Stuttgart, aber in Ludwigsburg an der Pädagogischen Hochschule, da haben wir ja nicht mal mehr Piraten an der Hochschule. Von dem her wird es schwer. Ja, ist eine Frage, ob das dann immer auch durchaus von Studenten durchgeführt werden muss. Aber das wäre dann vor Ort zu klären. Okay, weitere Fragen an Babü? Dann kommen wir zu Bayern. Die Astrid ist nicht da. Möchte ein anderer aus Bayern sagen? Okay, Berlin, ich weiß, dass der FJ nicht da ist. Dann lese ich ganz kurz vor, was er ins Bett geschrieben hat. In Planung, Piratencamp, voraussichtlich 5.6.5. außerhalb Berlins. Thema Wahlanalyse. Sachsen, Schwerpunkte aber nicht Wien. Auch Vorbereitung Bundestagswahl, bei Interesse teilnehmen, Mail an FJ. Dann haben Sie Radio Alex Berlin bietet an, am Sonntag, 26.03. um 16 Uhr kurze Live-Schaltung zu unserem BPT zu machen. Wer hier Ideen hat, bitte auch Mail an FJ. Das werde ich mal weitergeben an die BPT-Orga. Das sollten wir, denke ich, in Angriff nehmen. Außerdem, Pascal, wäre das ja auch was für dich, wenn du da was sagen möchtest, Raum oder ganz nach oben. Darf ich? Gerne. Ja, finde ich gut, sollte man auf jeden Fall daran teilnehmen. Die Frage ist natürlich, wer geht hin? Also wer hat die Zeit und ist da speziell jemand angefragt? Wenn ich das so verstehe, wollen die eine Live-Schaltung auf dem BPT in Düsseldorf machen? Okay, aber die wollen jetzt nicht speziell jemanden auch noch sprechen, weil normalerweise bei so einer Live-Schaltung haben die ja irgendeinen Wunsch, wen sie interviewen wollen. Also da ist nichts in der Anfrage drin, oder? Ich kenne die Anfrage nicht. Ich bitte dich kurzfristig dann, wenn der Franz Josef ist, Mitte der Woche wieder in Berlin, dich kurz mit ihm in Verbindung zu setzen. Das werde ich machen. Danke. Ja, Brandenburg? Ja, hier gibt es auch nicht viel zu vermelden. Wir sind jetzt auch dabei, die Aufstellungsversammlung für Direktkandidaten vorzubereiten. Da müssen wir dann halt auch sehen, dass das geeignete Kandidaten sind. Ja, und hier kommt noch eine Meldung, dass eine Kandidatenschulung am nächsten Wochenende stattfindet. Ist richtig. Da kommen auch auswärtige Leute. Ich glaube, aus Niedersachsen kommen sie. Okay, klasse. Fragen an Brandenburg, an Thomas? Dann Bremen, da der Alex nicht da ist, können wir da auch zwei Dinge reinschreiben. Ist einer aus Hamburg da? Tun auch eine. Michael, dann kommen wir zu dir und Hessen. Ja, ich kann es ganz kurz machen. Neben dem normalen Programm Vorbereitung Bundestagswahl und LAVO-Sitzung ab morgen nehmen wir teil, oder die Frankfurter hauptsächlich teil, an dieser Pulse of Europe. Das ist eine Pro-Europa-Demo. Die läuft jeden Sonntag in mehreren Städten in Deutschland. Ich habe den Link angeführt. Dann haben wir schon seit längerem für Offenbach einen OB-Kandidaten, der anfängt richtig zu arbeiten. Auch da der Link drin. Jetzt am Donnerstag haben wir in Darmstadt eine Veranstaltung, wo wir mitlaufen, höchstwahrscheinlich mitlaufen gegen den Ausbau der Videoüberwachung, die hier in der Region immer mehr aufgebaut werden soll. Ansonsten läuft Standard. Okay, danke Michael. Fragen an Michael? Dann kommen wir Mecklenburg-Vorpommern. Der Dennis ist, glaube ich, nicht da. Ist ein anderer aus Mecklenburg-Vorpommern da, der was sagen möchte? Gut. Niedersachsen sehe ich vertreten durch Thomas ganz gut. Thomas? Ja, was gibt's zu sagen? Der übliche Klageschrei, also die Seite mit den Unterstützerunterschriften. Ich weiß nicht, ob die schon drin war, oder ob ich die erst jetzt gebaut habe. Jedenfalls, die sieht optimistischer aus, als ich tatsächlich bin. Von 29 Wahlkreisen, die uns zur Verfügung stehen, sind 6 aktuell besetzt, von 32. Dass dort konkret was gibt, ist einer möglicherweise. Ob es noch mehr wird, ich habe meine Zweifel. Ansonsten immer noch Probleme mit unserer Technik, insbesondere die Mailinglisten unter piraten-nds.de funktionieren nach wie vor nicht. Und ansonsten alles Business as usual. Okay, Fragen an Thomas? Ist mal in Niedersachsen zurückgetreten? Nein. Nee, das war jetzt eigentlich nicht die Antwort. Willst du nochmal aufklären? Es war ja letzte Woche, hat ja jemand gesagt, dass in Niedersachsen der erste Vorsitzende zurückgetreten sei. Ja, in Niedersachsen ist auch der erste Vorsitzende zurückgetreten, allerdings nicht der Piratenpartei, sondern der Neuen Liberalen zusammen mit seiner zweiten Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Ansonsten der vor komplett vorhanden. Okay, ich denke, war wichtig die Aufklärung, weil das ja letzte Woche ein bisschen was schiefgelaufen ist. Weitere Fragen an Niedersachsen? Dann NRW. Der Masch ist zwar im PET, aber nicht im Mumble. Dann kurz vorlesen, die hatten ihren Landesparteitag in Bielefeld, haben dort das Wahlprogramm verständigt, hatten gleichzeitig die AV in Bielefeld, haben dort die NRW-Liste zur Bundestagswahl aufgestellt, haben, wie eben schon mal gesagt, 23 Kandidaten gewählt, haben ein ganz engagiertes Team und ich denke, es passen viele gut in das Team hinein, was sich bisher schon gebildet hat. Wenn einer zu AV Fragen hat, kann er mich fragen. Ansonsten bitte nächste Woche an Masch. Gut, dann kommen wir nach Rheinland-Pfalz. Wir planen oder schreiben gerade den Landesparteitag aus. Dann haben wir am Wochenende die Fakten für Saarland beschlossen, dass wenn Piraten hinwollen, wir verteilen das gerade. Ich denke, ich hoffe, dass sich ein paar finden werden. Ansonsten viel Formalfu und Direktkandidaten haben wir die Hälfte. Ich denke, dass wir auch nicht mehr bekommen. Der eine oder andere vielleicht noch und Unterschriften sammeln, ja, ist auch relativ schwierig noch, weil einfach der Wahlkampfmodus auch bei den Behörden noch nicht angekommen ist. Hat einer Fragen? Dann Saarland. Thorsten hat gerade geschrieben, siehe Landes- und Bundestagswahlkampf, wenn es nichts Neues gibt. Zu sonst kommt man ja zu nichts. Ja, ich finde ich auch genug, was ihr da macht. Möchte ich nochmal, kannst du den Link nochmal, die Lea hatte eigentlich ein relativ gutes Interview bekommen oder eine gute Pressemeldung bekommen, den sollten wir vielleicht auch nochmal hier irgendwo einsetzen. Okay, ich schau. Danke. Ja, brauchst du nicht, den hau ich gleich rein. Mach du, Thomas, gut. Dann war das das Saarland. Sachsen, einer da? Ich sehe auch jetzt einen. Dann tut Dinge. Sachsen-Anhalt. Die Luise ist unten. Entweder muss sie hochkommen zum Sprechen, sonst lese ich kurz vor. Gut, dann Sachsen hat geschrieben, Sachsen-Anhalt, Entschuldigung, hat geschrieben nichts. 18. 19.3. Landesparteitag und RV. Landesparteitag mit Vorstandsneuwahlen. Nach der RV brauchen wir auch Hilfe beim Sammeln von UUs, also von Unterstützerunterschriften, laufende Ausschreibung, Pressesprecher oder Presseteam. Dann hat sie noch geschrieben, ansonsten gerne Fragen. Ja, Fragen geht ja nicht, wenn sie nicht alles. Ja, aber dann wäre sie wahrscheinlich hochgekommen. Gibt es Fragen? Gut, dann kommen wir zu Schleswig-Holstein. Ist einer aus Schleswig-Holstein hier? Tut Dinge, Thüringen. habe ich von Gernot, ist das glaube ich, gelesen, die BGE 17 Tournee macht, Station in Eisenach am 7.4. Piratige Unterstützung vor Ort und vom Landesverband ist willkommen. Gernot, das müsstest du vielleicht da nochmal auf die Liste schreiben. Okay, mache ich. Gut. So, noch irgendwas zu Polgef? Sonst kommen wir jetzt zu den Themenbeauftragten. Dann Sozialpolitik, Gernot, dein Mikro. Ja, schönen guten Abend zusammen. Also ich war in den die letzten Tage war ich doch ziemlich eingespannt mit der BGE-Tournee. Wir haben jetzt eine neue Webseite kreiert, die online gestellt wurde. Es liegen auch jetzt alle Videodokumentationen vor zu dieser BGE 17 Veranstaltung in Bonn. Da gibt es einen eigenen YouTube-Kanal, BGE17-Tournee lautet der. Und ich habe hier auch einen Link reingepostet, da könnt ihr alle Beiträge euch nochmal anschauen. Kurz erwähnen möchte ich noch, dass Ex-Pirat Anke Domscheit-Berg als Referentin der Linken und als Kandidatin zur Bundestagswahl in Brandenburg bei der BGE17-Tournee-Veranstaltung in Berlin am 20.05.17. dabei sein wird. Wie gesagt, ich war die letzten Tage doch ziemlich eingespannt mit dieser Geschichte. Wir haben auch einen Flyer erstellt und ja, wir kommen jetzt gut voran. Das war jetzt von meiner Seite von Sozialpolitik und auch von der AG BGE gibt es momentan nichts Neues zu berichten. Dankeschön. Dann danke an Gernot. Fragen an Gernot? Ich hätte eine Frage. Ist es eine Gemeinschaftsveranstaltung von den Linken und Piraten oder ist es eine Piratenveranstaltung? Nein, diese BGE-Tournee ist eine Veranstaltungsreihe, die von verschiedenen Organisationen, Arbeitsgruppen aus Parteien und von Parteien organisiert wird. Wenn du auf die Webseite gehst, also hier BGE17-Tournee-Blog, dann siehst du die ganzen Organisationen und Parteien und Arbeitsgruppen von Parteien, die da mitwirken. Ist also mittlerweile eine richtige Truppe geworden. Und glaube ich, hat es das noch nie in Deutschland gegeben, dass sich so viele Leute von unterschiedlichen Gruppierungen da jetzt zusammengefunden haben. Ich würde gerne am 1.5. Werbung für die Veranstaltung hier in Hannover machen. Wird es bis dahin da tatsächlich auch Flyer und Plakatmaterial vor Ort geben? Ja, das kann ich schon jetzt sagen. Also die Plakate sind praktisch schon so fertig, dass wir nur die Texte da, also wo der Ort stattfindet, also wo die Veranstaltung stattfindet, Datum, Uhrzeit. Der Flyer ist praktisch auch schon fertig. Es geht nur darum, ob wir einen dreispaltigen oder einen vierspaltigen Flyer erstellen. Aber die Texte, das Layout ist soweit fertig und wir haben am Freitagabend um 21 Uhr noch eine Telefonkonferenz und da werden wir das besprechen. Sicher wird sein, dass wir für alle Veranstaltungen, auch für die Veranstaltungen Eisenach schon Plakate und Flyer vorstellen können. Okay, danke. Weitere Fragen an Gernot? Ich hätte gerne eine, wenn ich darf. Gerne. Gernot, erstmal vorne. Richtig starke Sache, was ihr da macht. Meine Frage, habt ihr die Absicht, nach Stuttgart zu kommen auf dem Tourneeplan? Ist davon bisher nichts zu sehen, aber wir fänden das natürlich toll. Also, wenn jemand eine BGE-Veranstaltung in seiner Stadt organisieren möchte, dann geht er einfach auf diese BGE-17-Tournee-Blog und da gibt es einen Reiter, der heißt Über uns und wenn ihr drauf gebt, dann ihr ihr müsst über die BGE-Tournee 2017 Reiter und da gibt es unten einen Reiter mitmachen und da findet ihr die ganzen Informationen, wie das abläuft. Also im Grunde genommen müsst ihr eigentlich nur einen Ort festlegen, wo ihr das abhalten wollt und einen Termin. Und ihr könnt auf dieser Webseite schauen, welche Termine noch frei sind und wo auch geplant ist. Und Wir werden dann, wenn wir den Termin und den Ort haben, mit euch zusammen eine Referentenliste erstellen. Das heißt, es wird immer bevorzugt die Referenten, die da in der Nähe wohnen, weil wir gerne möchten, dass auch nach dieser Veranstaltungsreihe oder nach dieser Veranstaltung die Menschen Möglichkeit haben, mit den Referenten Kontakt aufzunehmen. Also ortsansässige BGE-Initiativen immer willkommen. Und falls das nicht der Fall ist, dass da zu wenige dann eine Referentenliste und also mindestens 3, mindestens 4 Referenten werden dann vor Ort sein. Großartig, herzlichen Dank. Dankeschön. Gut, dann Michael, habt ihr Energiepolitik? Von mir nur kurz der Hinweis, wir haben ja 8:45 unsere AG-Sitzung und werden das schon mal über die Pressemitteilungen, die wir vorbereiten wollen für den Bundesparteitag, über den AG-Energiepolitik-Antrag uns beraten. Wer das nicht mitbekommen hat, es wäre schön, wenn zu den Anträgen, die auf dem Bundesparteitag zur Abstimmung gestellt werden, also Wahlprogrammanträgen, schon Pressemitteilungen vorbereitet werden, damit sie dann relativ zügig am gleichen Tag noch versendet werden können. Wenn da Fragen sind, unser neuer Pressesprecher Pascal ist da gerne behilflich. Gut, das gilt natürlich für alle Sparten, die Anträge stellen und für alle AGs. Ist eigentlich irgendjemand da? Ich weiß, dass das jetzt nicht hierher passt, aber wissen wir etwas, wie eine Antragsreihenfolge sein könnte? Was überhaupt eine Chance hat, dran zu kommen? Kann ich gleich was zu sagen. Okay, danke. Okay, dann Datenschutz, keiner da, quer keiner da. Michael, wolltest du Vorbereitung PPT was sagen? Ja, also wie gesagt, einmal Bildung hat sich jetzt zusammen Anträge eingereicht und hatten gestern noch eine vorbereitende Sitzung. Konnte ich leider nicht dran teilnehmen, aus gesundheitlichen Gründen. Die Frage, wie die Antragsreihenfolge beim BBT läuft, ist noch nicht geklärt. Wir haben im Moment derzeit, soweit ich das mitgekriegt habe, 190 Anträge vorliegen. Wir hacken die jetzt ins System rein und gucken, wie wir die sortieren und wie wir die zur Abstimmung bringen. Das soll diese Woche noch passieren, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Da kommt aber noch was. Ansonsten machen wir das per Order de Mufti. Das kriegen wir schon hin. Okay, danke für die Info. Weitere Fragen an Michael? Ja, hätte ich dann doch noch zu den Wahlprogrammanträgen. Grundsätzlich fände ich es ganz gut, wenn die AG-Anträge vorrangig behandelt würden, weil die in der Regel recht umfangreich sind und auch von der AG, sprich mehreren Leuten, ja vorbereitet wurden. Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit wir wirklich für die Abstimmung der Anträge haben. Sehe ich auch so. Ich nehme es mal mit ein in die nächste Sitzung. Wenn ich da auch noch mal kurz einen Satz fallen lassen kann. Wir sind ja momentan gerade dabei, die Anträge auf ihre formelle Geschichte, auf ihre formellen Geschichten prüfen und durchzugehen. Wenn du Anträge liest, was wir ja zwangsläufig derzeit tun, um uns diese Dinge anzugucken, ist es natürlich so, dass wenn du die in thematischen Blöcken unterwegs hast, ist das durchaus hilfreich, weil du dich dann sozusagen nicht permanent von einem Thema ins nächste reindenken musst. Die Frage wäre eben halt, inwieweit man tatsächlich bei der TO, das ist ja ein Programmparteitag, eventuell in diesem Falle Wahlkampfprogrammanträge nach vorne nimmt, Programm dann dahinter und erst danach sozusagen zu dem restlichen Zeug kommt. Aber das, wie gesagt, muss, denke ich, dann in der Gesamtheit noch diskutiert werden. Ja, ich denke, das gibt noch Diskussionen, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier weiter erläutern sollen. Ist auf jeden Fall richtig, Pavel, was du sagst. Sind alle Anträge im Wiki? muss ich jetzt gestehen, habe ich jetzt nicht reingeguckt. Ich glaube ja. Also zumindest prüft die Antragskommission derzeit auf Basis der Dinge, die im Wiki sind. Wir haben kein anderes Arbeitsmittel derzeit. Okay, dann die nächsten Punkte Außensicherheit, Drogensuchtpolitik. Tut Dinge, ich weiß nicht, ob wir den Andreas runterholen sollen. Wenn das einer möchte, kann man ansonsten, Top 4 ist nochmal unter Sonstiges, wenn ich das richtig sehe, wird das nochmal Gernot. Ja, also ganz kurz, das BGE ist in den Medien immer noch präsent. Es gab 2 BGE-Artikel im Spiegel, einen von aber was ich viel interessanter war, dass jetzt auch Indien ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen will. Stand also im letzten Spiegel, also Nummer 8. Und interessant ist, dass 7.620 Rupien, das entspricht 107 Euro, pro Jahr an jeden Inder ausgezahlt werden soll. Und mit diesem kleinen Betrag, so schätzt das Finanzministerium, kann man die Armut derzeit von 22% auf unter 1% in Indien, in diesem Staat herabsenkt. Es gibt ein großes Problem derzeit, denn viele Inder haben noch kein eigenes Girokonto und es gibt auch nicht in jedem Dorf ein Bankautomat. Aber da wird dran gearbeitet. Ich fand das übrigens sehr interessant. Dieses Thema ist also wirklich, kommt auch in der Welt an. Und ich hatte ja bei der letzten BGE-Mumble-Sitzung einen dicken Engel vorgestellt, dass nach meiner Einschätzung sogar ein Sockeleinkommen von 200 Euro für Erwachsene und 100 Euro für Kinder pro Monat auch in Deutschland die Armutsrate drastisch sinken lassen würde. Einzige Voraussetzung, die Abschaffung aller Sanktionen in der Hartz-IV-Gesetzgebung. Und das hatten wir auch im Wahlprogramm 2013 schon beschlossen. Das wollte ich hier nur noch mal anmerken lassen. Also wenn ihr zum Beispiel draußen mit Leuten über das BGE diskutiert, hier gibt es einen Hinweis, dass also auch Indien das möchte und eine schrittweise Einführung des BGE wird ja auch immer noch andiskutiert, wäre also möglich mit einem Sockeleinkommen, was ja auch die Piratenpartei schon 2013 vorgeschlagen hat. Dankeschön, das war's von meiner Seite dann auch. Da hätte ich mal eine Frage zu. Ja, Marie. Du sagst, dass die Abschaffung der Sanktionen wären dafür Voraussetzungen. Selbst wenn alle Sanktionen abgeschafft würden, müsste noch das so gestaltet sein, dass dieser Sockelbetrag halt nicht auf das Hartz IV angerechnet wird. Denn ansonsten bringt das null und gar nichts. Ja, aber Marie, das, so ist es ja gedacht. Ne? Also ein Sockeleinkommen wäre ein sogenannter Freibetrag, der jedem ausgewählt, der ist natürlich nicht in irgendeiner Weise Steuer, dass da welche Steuern draufkommen. Und es ist so gedacht, dass man also praktisch seine Sozialleistungen bekommt. Das ist so im Durchschnitt, je nachdem, was man hat, liegt das so bei 860 Euro. Man würde da zusätzlich noch die 200 Euro bekommen und wäre dann so bei 1050, 1060 Euro und dann wir wirklich schon mehr oder weniger ein Grundeinkommen eingeführt. Es wäre dann nicht bedingungslos, weil es ja noch an Bedingungen geknüpft wäre, also zum Beispiel an Transferleistungen, an Sozialleistungen. Aber es wäre ein wichtiger Schritt hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, ich denke halt nur, das müsste dabei noch erwähnt werden, dass das halt obendrauf kommt, weil sonst nur die Abschaffung der Sanktionen sind dafür eine Voraussetzung. Nee, das ist schon richtig. Aber ich dachte noch mal, okay, keine Diskussion, ja, danke. Gernot, sagt bitte noch mal, wann ihr in den AG, wann ihr eure AG-Sitzung habt. Ich denke, da könnte da auch über das BGE wieder mehr gesprochen werden, was ja doch nötig ist, hat man ja auch an der Diskussion gesehen, die du vor 2 Wochen hattest. Ja, also immer der erste Mittwoch in einem Monat und der 22. in einem Monat. Regelmäßiges Treffen. 20.15 Uhr in der AG BGE. Okay. Eben stand noch was bei Informationen, jetzt ist es raus. Möchte noch einer, Entschuldigung, da steht noch einer. Ja, bitte, ich würde gerne nochmal schnell, Gernot, kannst du möglicherweise im Pad irgendwo einen Hinweis drauf geben, wie das mit den 200 bzw. 100 Euro funktioniert? Ich schaue gerade auf der BGE-Seite, finde aber auf die Schnelle nichts. Wenn du da vielleicht was verlinken könntest als Argumentarium. Ja, das ist auf der BE-Seite jetzt nicht in irgendeiner Form momentan dargestellt, aber ich schreibe über diesen Artikel, also über Indien schreibe ich einen kleinen Blogartikel auf unserer Webseite und ich habe, glaube ich, irgendwie deine E-Mail-Adresse oder du bist mit mir auf Facebook befreundet. Ich bin mit dir auf Facebook befreundet, ja. Genau, dann schicke ich dann den Hinweis und in diesem kleinen Artikel werde ich das nochmal darlegen, wie ich mir das vorstelle. Das ist übrigens herausgekommen, weil ich mit einigen Leuten gesprochen habe, die also von Sozialleistungen leben und habe da festgestellt, dass man mit diesem kleinen Betrag viel erreichen könnte. Starke Sache, danke dir. So, da schließen wir jetzt das Thema. Dann Koordinatorenkonferenz. Hat einer was eingetragen? Thomas, willst du das? Oder? Ich nicht. Dann war es der Bastian bestimmt, ne? Oder der Thomas? Thomas Gaul? Thomas Gaul, dann leg los. Thomas, bei mir bist du nicht so, versteht ihn anderer? Nein. Da kommt bei mir auch nur Abgehacktes. Thomas, du bist nicht zu verstehen, ich lese vor. Politik. Mikro. Bastian, dann bitte du. Ja, ganz einfach, das steht da immer. Das ist der Hinweis, wenn man wissen will, wann wir tagen und dergleichen. Das ist jetzt am 10. März, also am Freitag. Ja, steht noch ein bisschen mehr da. Steht, weitere Politikthemen für die nächsten Diskussionen sind gerne gesucht und gesehen. Genau. Wir haben den Vorschlag gemacht, dass wir über Fotos reden, um 20. Richtig, 24. wir über Fotos. Das wird bestimmt sehr spannend. Dann das Thema bitte eintragen. Hier steht 31.3. Dann schreiben, wann ihr das für Fotos macht. Okay, aber tragt es einfach ins Pad ein. Gut, dann sehe ich hier noch Info an alle LVs, Informationen der Landesverbände, welche an Presse und Social Media gehen sollen, bitte mit Partner eintragen und sgpresse@listpiratenpartei.de senden. So, jetzt noch eine kurze Frage. Hat noch irgendeiner etwas? Dann sehe ich nicht so. Dann schließen wir um 20.47 Uhr. Die Polgef-Sitzung und wir haben ja mal gesagt, dass wir anschließend an die Polgef-Sitzung, wenn Bedarf besteht, das Kandidaten-Mumble weitermachen. Dann möchte ich aber die Kandidaten, ich sehe, dass einige da sind, dann möchte ich die bitten, nach oben zu gehen. Einfach. Also es ging eine E-Mail rund, dass es ab 21 Uhr ist. Vielleicht sollten wir